Herzlich willkommen zum Ausbilder-Podcast und in dieser Folge geht es um 41%. 41% der Eltern entscheiden für ihre Kinder, welchen Beruf sie erlernen. Und mit dieser Zahl stellt sich natürlich allen Ausbildern, in allen Unternehmen, die in die Ausbildung investieren und vor allem in die Akquise, haben wir die richtige Zielgruppe gefunden? Sprechen wir überhaupt die richtigen an, um sie für unseren Ausbildungsberuf, für unsere Ausbildung hier im Unternehmen zu begeistern? Wenn Sie in eine Schule gehen und 10 Schüler überreden oder überzeugen, besser gesagt, dass der Beruf, der bei Ihnen gelernt wird im Unternehmen und diese Kombination die perfekte ist, dann werden sich nur 6 davon auch wirklich bei Ihnen bewerben. Denn die anderen 4 wurden von Ihren Eltern umgestimmt. Eltern, die vielleicht schon einen Plan, ein langes Ziel haben, was ihre Kinder denn mal lernen sollen. Sie kennen das alle, Sprüche wie du lernst mal was Richtiges oder du gehst studieren und machst nicht irgendeine Ausbildung, du sollst das große Geld verdienen. Genau diese Fragen sollten uns heutzutage mehr denn je beschäftigen, denn Fakt 1 ist, es sind immer weniger junge Leute, die uns auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, und Fakt 2, immer mehr von diesen noch zur Verfügung stehenden jungen Menschen gehen studieren. Deswegen sollte uns doch gerade in den Praktikerberufen, zum Beispiel dem Koch, zum Beispiel dem Hotelkaufmann oder Frau, den Handwerksberufen, dem Gebäudereiniger, dem Krankenpfleger, der Krankenschwester oder vielleicht auch dem Altenpfleger, Altenpflegerin, viele weitere praktische Berufe, die man mit einer mittleren Reife oder einem Hauptschulabschluss machen kann, besonders dann sollten uns doch wir als Unternehmer, die Ausbilder, die Unternehmensleitungen die wichtigste Frage stellen: Wer ist unsere Zielgruppe? Wer ist unsere Zielgruppe? Und wenn es zu 41% doch die Eltern entscheiden, in der 9. oder 10. Klasse zu ihren Kindern sagen, ja, du machst das und du lernst dies oder jenes, dann müssen wir überlegen, okay, wie kommt es denn zu dieser Entscheidung? Nun, es liegt nahe, dass vor allem oft ein Hobby der Eltern oder vielleicht sogar der Beruf der Eltern auch von den Kindern gelernt wird. Nicht selten höre ich zum Beispiel letztens, als ich einen Bootsbauer gefragt habe, wie er denn zu dieser besonders interessanten Ausbildung kommt, Bootsbauer zu werden. Wie kommt er auf die Idee? Sagt er zu mir, naja, als Kind war er oft mit seinen Eltern unterwegs, die haben ein Segelboot und war am Wochenende mal draußen mit Segeln und daher hat er diese Begeisterung für Boote entdeckt. Und er wollte schon immer mal sein eigenes Boot bauen. Deswegen hat er sich für den Beruf des Bootsbauers entschieden. Machen Sie sich also als Unternehmen vielleicht auch Gedanken, wie kommen Sie an die Eltern heran? Wie sprechen Sie mit den Eltern? Wie gehen Sie damit um? Mit Werbung, mit der Akquise? Fangen Sie mit der Akquise vielleicht auch in verschiedenen Ansätzen bei den Eltern an, die Sie davon überzeugen sollten, dass die Ausbildung bei Ihnen die richtige ist, der Job der richtige, Zukunftsmöglichkeiten bietet, Alternativen, attraktive Alternativen zum Studium bieten kann, damit die Eltern zu ihren Kindern dann vielleicht sagen, okay, das sehe ich ein, das leuchtet ein, dir macht das Spaß, du hast ein Praktikum gemacht, dann mach das. Und genau diese Frage sollten wir uns viel mehr stellen, als blind irgendwo in Schulen zu rennen, als blind irgendwo Werbung zu schalten für eine Zielgruppe, die fast zur Hälfte, nur zu 60%, drücken wir es mal so aus, eigentlich unsere Zielgruppe ist. Und wenn wir diese Frage für uns beantwortet haben, dann kann man natürlich sicher auch genau darauf eingehen. Was sind die Bedürfnisse der Eltern? Was würden Sie erwarten, wenn Sie nur das Beste für Ihre Kinder wollen? Und das wollen Eltern nun mal. Wie denken Sie über die einzelnen Berufe nach? Gerade in bestimmten Themen, in denen oder Dimensionen, in denen Kinder noch nicht denken. Gibt es diesen Beruf noch in 10 Jahren? Wenn Sie also überlegen, wie machen Sie einen Berufskraftfahrer zu einem interessanten Beruf im Jahr 2017, wo vielleicht schon abzusehen ist, okay, irgendwann wird autonomes Fahren auch in den Lastkraftfahrzeugen das Steuer übernehmen, ein Computer wird steuern und Eltern, die sich mit diesem Thema der Digitalisierung oder des autonomen Fahrens beschäftigt haben, natürlich zu ihren Kindern sagen, na, diesen Job lernst du nicht. Was willst du in 10 Jahren machen, wenn es deinen Job gar nicht mehr gibt? Überlegen Sie also, wie Sie diesen Beruf attraktiv machen können, der jetzt gerade Sie beschäftigt, weil Sie dort keine Auszubildenden finden, weil Sie dort in 3 Jahren spätestens dann keine geeigneten Fachkräfte mehr haben. Und überlegen Sie sich, was kommt nicht nur bei den jungen Menschen an, sondern was kommt auch bei den Eltern an. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten und unzählige Beispiele, wie sowas aussehen kann. Ich möchte Sie in diesem Podcast nun zunächst einmal einladen, sich Gedanken über Ihre Zielgruppe zu machen. Wer ist Ihre Zielgruppe? Und natürlich ist das jetzt nur ein Beispiel gewesen, dass das die Eltern sind. Zum Teil natürlich gibt es aber auch noch viele weitere Dinge zu bedenken, wenn wir uns über die Zielgruppe Gedanken machen, die von der Schule anfängt, vom Alter, vielleicht auch vom typischerweise Geschlecht. Wenn wir jetzt an den Berufskraftfahrer denken, da sind das meistens Männer. Aber vielleicht sollten wir auch gerade da die Chance nutzen. Das Handwerk hat spannende Initiativen gestartet, dieses Jahr, letztes Jahr schon, um auch Frauen für diesen Beruf zu begeistern. Also Sie sehen, die sind von der Zielgruppe ursprünglich der Männer ein bisschen abgekommen und versuchen jetzt auch die Frauen zu begeistern. Warum? Natürlich ganz klar, wieder derselbe Hintergrund, zu wenig junge potenzielle Bewerber, männlich, also versucht man auch die weiblichen abzugreifen, versucht auch da Werbung zu machen. Und das funktioniert teilweise sicher, manchmal mehr, manchmal weniger erfolgreich. Ich habe vorher erst eine total lustige Werbung gesehen. Ich glaube, das war sogar von BMW. Ein kleines Mädchen mit einem Schraubenschlüssel, das zu ihrem Papa sagt, Papa, das ist niemals ein 19er Schlüssel. Und genau, das stellt so ein bisschen dar, okay, auch Frauen können für handwerkliche Berufe sicher interessiert werden, beziehungsweise das kann spannend vermittelt werden und vielleicht auch die Ausbildung so gestaltet werden in einigen Berufsfeldern, dass das für Frauen interessant ist. In diesem Sinne, schauen Sie gern auf meine Website www.bemconsulting.de oder auf meinen YouTube-Kanal, wo Sie nicht nur diese Podcasts finden, sondern auch spannende Interviews mit Schülern, Trainern, Studenten, Lehrern, Ausbildern, Unternehmern und vielen anderen spannenden Persönlichkeiten zu verschiedenen Themen rund um das Thema Ausbildung. Schauen Sie vorbei, teilen Sie, liken Sie, geben Sie gerne 5 Sterne und in dem Fall darf ich mich bedanken. Bis dahin.